بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit der 87. Frage, wo er nun übergeht, nachdem er die Bücher beendet hat. Inshallah ta'ala geht er weiter in die nächste Kategorie, und zwar der Glaube an die Gesandten. Er sagt, was ist der Beweis, dass der Muslim an Allahs Gesandte glauben muss? Er sagt, es gibt viele Beweise im Koran und Sunna davon, wahrlich diejenigen, deren, die Allah und seinen Gesandten verleugnen und zwischen Allah und seinen Gesandten einen Unterschied machen wollen, und sagen, wir glauben an die einen und verleugnen die anderen und einen Weg dazwischen einschlagen wollen, das sind die wahren Kafirun, also das sind die wahren Leugner. Und für die Kafirin haben wir schmachvolle Strafe bereitet. Denjenigen aber, die an Allah und seinen Gesandten glauben und keinen Unterschied zwischen jemanden von ihnen machen, denen wird er ihren Lohn geben. Allah ist allvergebend und barmherzig. Das ist Surat al-Nisa. Und Allahs Gesandter sagte, ich glaube an Allah und seinen Gesandten. Und das ist Bukhari Muslim überliefert. Das heißt, wir Muslime, wir glauben an alle Gesandten. Von Adam a.s. bis zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Sie sind alle Gesandte von uns. Sie sind alle Propheten. Sie sind alle. Wir glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie gesandt hat. Und wir glauben, dass er einige von ihnen Bücher offenbart hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam glaubte daran. Und wir Muslime müssen auch daran glauben. Ein Muslim ist kein Muslim, wenn er nicht an alle Propheten glaubt, an alle Gesandte glaubt. Und das ist eine Grundlage, eine Aqidah, die uns Muslime ausmacht. Na'am. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.